Dann kennst du also längst die Botschaft, die ich dir bringen sollte? Was die uralte Morla in den Sümpfen der Traurigkeit mir verraten hat? Was die geheimnisvolle Stimme der Uyulala im südlichen Orakel mir offenbaren konnte? Alles das weißt du schon? Ja, und ich wusste es, ehe ich dich auf die große Suche schickte. Atreo schluckte ein paar Mal. Warum, brachte er schließlich heraus, hast du mich dann losgeschickt? Was hast du von mir erwartet? Nichts anderes, als was du getan hast. Was ich getan habe? Wiederholte Atreo langsam. Zwischen seinen Augenbrauen bildete sich eine steile Zornesfalte. Wenn es so ist, wie du sagst, dann war alles unnötig. Es war überflüssig, dass du mich auf die große Suche geschickt hast. Ich habe sagen hören, dass deine Entscheidungen für unsereins oft unbegreiflich sind. Das mag sein, doch fällt es mir schwer, nach allem, was ich erlebt habe, geduldig hinzunehmen, dass du dir nur einen Spaß mit mir gemacht hast. Die Augen der kindlichen Kaiserin wurden sehr ernst. Ich habe mir keinen Spaß mit dir erlaubt, Atreo. Alles, was du durchmachen musstest, war notwendig. Ich habe dich auf die große Suche geschickt, nicht wegen der Botschaft, die du mir nun bringen wolltest, sondern weil es das einzige Mittel war, unseren Retter zu rufen. Denn er hat an allem teilgenommen, was du erlebt hast, und er ist mit dir den weiten Weg gekommen. Du hast seinen Schreckensschrei am tiefen Abgrund gehört, als du mit Ygramol redetest. Und du hast seine Gestalt gesehen, als du vor dem Zauberspiegeltor standest. Und auch jetzt vernimmt er jedes Wort, das wir miteinander sprechen. Und er weiß, dass wir von ihm reden und auf ihn warten. Und nun versteht er vielleicht, dass all die große Mühsal, die du auf dich genommen hast, ihm galt. Dass ganz Phantasien nach ihm ruft. Aber ist es denn wahr, was Gmorg, der Werwolf, über die vernichteten Geschöpfe Phantasien sagte, dass sie zu Lügen in der Welt der Menschenkinder werden? Ja, es ist wahr. Alle Lügen waren einmal Geschöpfe Phantasiens. Sie sind aus dem gleichen Stoff. Aber sie sind unkenntlich geworden und haben ihr wahres Wesen verloren. Doch was Gmorg dir sagte, war nur die halbe Wahrheit, wie es von einem Halbwesen nicht anders zu erwarten ist. Es gibt zwei Wege, die Grenze zwischen Phantasien und der Menschenwelt zu überschreiten, einen richtigen und einen falschen. Wenn die Wesen Phantasiens durch das Nichts auf grausige Art hinübergezerrt werden, so ist es der falsche. Wenn aber Menschenkinder in unsere Welt kommen, so ist es der Richtige. Alle, die bei uns waren, haben etwas erfahren, was sie nur hier erfahren konnten und was sie verändert zurückkehren ließ in ihre Welt. Sie waren sehend geworden, weil sie euch in eurer wahren Gestalt gesehen hatten. Darum konnten sie nun auch ihre eigene Welt und ihre Mitmenschen mit anderen Augen sehen. Wo sie vorher nur Alltäglichkeiten gefunden hatten, entdeckten sie plötzlich Wunder und Geheimnisse. Deshalb kamen sie gern zu uns nach Phantasien. Und je reicher und blühender unsere Welt dadurch wurde, desto weniger Lügen gab es in der ihren und desto vollkommener war also auch sie. So wie unsere beiden Welten sich gegenseitig zerstören, so können sie sich auch gegenseitig gesund machen. Atreo schwieg. Verstehst du nun, Atreo? Fragte die kindliche Kaiserin, warum ich dir so viel auferlegen musste. Nur durch eine lange Geschichte voller Abenteuer, Wunder und Gefahren konntest du unseren Retter zu mir führen. Und das war deine Geschichte.